Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Es war wie ein Nebel, ein Schneesturm, ein Wolkenbruch. Und doch ganz anders. Denn was am 8. April 2011 das flache Land bei Rostock verdunkelte, war ein Staubsturm. Heftige Winde hatten die oberste Schicht des trockenen Bodens von der Krume weggerissen und zu braun-grauen Wolken aufgetürmt, die wie eine dunkle Wand über die Landschaft rollten. Als der Staubsturm die A19 bei Rostock erreichte, legte sich urplötzlich eine graue Schicht auf die Windschutzscheiben der ungebremst fahrenden PKWs, der kein Scheibenwischer gewachsen war. Die Fahrer waren plötzlich wie blind. 82 Fahrzeuge rasten ineinander. 8 Menschen starben bei der Massenkarambolage. In den Mittagsstunden waren zwischen den Anschlussstellen Kavelsdorf und Lager 80 Autos auf beiden Fahrbahnseiten ineinander gerast. Mindestens 20 Fahrzeuge fingen Feuer und brannten völlig aus, darunter auch ein Gefahrguttransporter. Die Polizei vermutet, dass extrem schlechte Sicht den Unfall verursacht hat. Ein Sturm hatte Sand von benachbarten Feldern aufgewirbelt. Augenzeugen sprachen von einer regelrechten Wand, die sich gebildet habe. Was war passiert? Der Deutsche Wetterdienst erklärte, dass Sandstürme zu dieser Jahreszeit in diesem Gebiet mittlerweile keine Seltenheit mehr wären und verwies auf die riesigen landwirtschaftlichen Flächen ohne Hecken, die im Frühjahr mit offener Krume dem Wind ausgesetzt seien. Die Erosion, die von der industriellen Landwirtschaft begünstigt werde, sei Schuld an der Katastrophe. Verlieren wir den Boden unter den Füßen, wie einst der mittlere Westen der Vereinigten Staaten? Als in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts schwere Stürme über das Zentrum der USA hinwegfegten, wurde mit die fruchtbarste Erde der Welt weggeblasen, wodurch mehr als 3 Millionen arbeitslos gewordene Menschen gezwungen waren, sich in alle 4 Winde zu zerstreuen. Selbst verschuldet. Denn seit 1860 hatten Siedler mit immer schwereren Landmaschinen den fruchtbaren Lößboden aufgebrochen. Wind und Wetter taten den Rest. Innerhalb weniger Jahrzehnte war das sensible Ökosystem zerstört und das entstanden, was man in Amerikas mittlerem Westen die Dust Bowl nennt, die Staubschüssel. Doch wie kann sich fruchtbarer Humus in staubigen Dreck oder schlammige Fluten verwandeln? In Bayern ist es zum Beispiel im Frühjahr, dann wenn zum Beispiel Mais angebaut wird oder so, der Acker noch ungeschützt liegt, dann gibt es häufig sehr heftige Niederschläge. Und deswegen müsste es halt darum gehen, genau in diesen Situationen den Boden zu schützen. Den besten Bodenschutz kriegen sie eigentlich dadurch hin, dass der Boden bedeckt ist. Das heißt, die Frage ist, muss man denn immer jetzt den Boden pflügen? Muss er schwarz da liegen oder kann man Mais nicht auch ansehen nach einer Zwischenfrucht? Die Fragen, die der Bodenwissenschaftler Hans-Jürgen Hülsbergen aufwirft, sind lange nicht gestellt worden. Schließlich gibt es den Pflug seit Beginn der Sesshaftigkeit vor ca. 10.000 Jahren. Boden galt von alters her als etwas Selbstverständliches, etwas, über das man gemeinhin nicht nachdenkt. Das mag daran liegen, dass sich ein steter Verlust der fruchtbaren Krume in der Landschaft anfangs kaum bemerkbar macht, auch wenn auf intensiv genutzten Flächen in Deutschland pro Hektar Ackerfläche jährlich bis zu 20 Tonnen Boden verschwinden. Das entspricht pro Tag einer Menge von 55 Kilogramm. Erosion, Versalzung, Austrocknung oder Versiegelung haben zur Folge, dass global jährlich zwischen 5 und 7 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche verschwinden. Alle 5 bis 6 Jahre eine Fläche von der Gesamtgröße Deutschlands. So wurden nach den Statistiken der Welthungerhilfe in den vergangenen 20 Jahren mindestens 1 Million Quadratkilometer zerstört. Eine Fläche so groß wie Deutschland, Frankreich, die Benelux-Staaten, Österreich und die Schweiz zusammen. Trotzdem wird es wohl noch eine Weile dauern, bis wir tatsächlich den Boden unter unseren Füßen verlieren. Doch genau hier liegt das Problem. Die meisten Menschen können sich nicht vorstellen, dass der fortwährende, aber kaum sichtbare Verlust von Ackerland eine ernsthafte Bedrohung für die Spezies Mensch werden kann. War vor 100 Jahren der Boden noch fruchtbares Kapital, das Bauern gepflegt ihren Söhnen hinterließen, so ist er im heutigen Bewusstsein zu Baugrund und Substrat degeneriert, das man im Großmarkt in Plastikbeuteln für ein paar Cent kaufen kann. Die Situation wird buchstäblich bodenlos, weil der Erde, auf der wir stehen, kein Wert zugemessen wird. Sie wird wie Dreck behandelt. In seinem gleichnamigen Buch plädiert der amerikanische Geologe David Montgomery deshalb dafür, den Menschen wieder deutlich zu machen, welche Bedeutung der Boden unter ihren Füßen hat. Boden ist buchstäblich das Fundament jeder menschlichen Zivilisation. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Der Humus bringt die Pflanzen hervor, von denen wir leben, und ernährt die Tiere, deren Fleisch wir zu uns nehmen. Wir, die an der Spitze der Nahrungskette stehen, hängen völlig von dem ab, was an der Basis dieser Kette, dem fruchtbaren Boden, passiert. Und das geht noch weiter. Alles, was unseren Körper ausmacht, wird ständig durch die Stoffe aus der Erde erneuert. Wir Menschen können uns also durchaus als bewegliche und intelligente Erde begreifen. Wir schlagen zwar keine Wurzeln, aber da liegt einfach unsere Herkunft. Damit die Spezies Mensch nicht weiter zerstört, was das eigentliche Fundament ihrer Existenz ist, setzen die Geologen immer mehr darauf, das Wissen über den Boden zu verbessern. Die Metaphern, die sie dabei benutzen, sollen das Wunder der Humusbildung aufzeigen. In ihrer Sprache ist die Erde keine billige Ressource, kein Schmutz oder gar Dreck, sondern ein hochsensibles Ökosystem und wesentlicher Körperteil eines wunderbaren Organismus namens Erde. Noch einmal David Montgomery. The thin skin of the Earth that we tend to call Earth is a part of the planet that allows life. Boden, diese dünne Haut der Erde, ist der Teil des Planeten, der es erst möglich macht, dass Leben entstehen und gedeihen kann. Fruchtbare Erde ist das Produkt aus mineralisiertem Material wie pulverisiertem Gestein und organischer Materie, also den Überresten von Lebewesen, die hier recycelt werden. Aus dieser Kombination entsteht fruchtbare Erde. Und es kostet die Natur zwischen 500 und 1000 Jahre, um nur einen Zentimeter von Humus herzustellen. Um das Wunder des Bodens begreifbar zu machen, wird mit beeindruckenden Analogien gearbeitet. Wer eine Handvoll fruchtbarer Erde mikroskopisch betrachten könnte, würde in ihr Milliarden von Bakterien, Mikroorganismen, Insekten und Würmern finden, welche die lebendige Erde ständig neu formen, sagt der Bodenkundler Günter Mielich. Es ist ganz unglaublich, wie vielfältige Tiere dort unten leben. Und es gilt der Spruch, eine Hand Erde enthält so viele Lebewesen, wie die ganze Menschheit auf der Erde ist. Da kann man dann schon auch auf einem harmlosen Spaziergang kennenlernen, dass der Boden nichts Starres, manchmal ist er auch schmierig, manchmal ist er auch schmutzig, aber es ist eine belebte Welt. Und alle Tiere und auch die Pflanzen sind in Wechselbeziehung. Sie hängen voneinander ab und erst das gute Funktionieren dieser Geschichte bedeutet Bodenfruchtbarkeit. Doch auch die verborgenen Partner im Untergrund können nicht mehr schaffen als ein paar Zentimeter Humus pro Jahrtausend. Boden lässt sich in für Menschen relevanten Zeiträumen nicht einfach ersetzen. Dennoch leisten wir uns eine Erosionsrate, die 40 Mal höher liegt als die natürliche Bodenerosion. Bislang wird der Stoff unter unseren Füßen eher wie ein unvollkommener Werkstoff begriffen, den man mit Dünger, Stickstoff und Pestiziden leistungsfähiger macht, um aus der begrenzten Anbaufläche von weltweit 1,5 Milliarden Hektar Land immer noch mehr Agrarprodukte herauszuholen. Das ist so, als würde man einen Sportler nur noch mit Anabolika füttern. Kein Lebewesen hält es lange aus, weit entfernt vom natürlichen Kreislauf ständig auf Hochleistung getrimmt zu werden, sagt der Holländer Henk Hobbelink, Aktivist der global wirkenden Bürgerinitiative Grain, die 2011 den alternativen Nobelpreis erhielt. You grow the seed, you harvest the crop, and then you give back the organic matter to the soil. Normalerweise zieht man den Samen, erntet die Pflanze und gibt der Erde den Kompost zurück, um sie gesund zu erhalten. Unsere Landwirtschaft aber behandelt den Boden als Dreck oder als totes Material, in den man etwas reintun oder rausnehmen kann. Das ist ein auf Investition und Profite beschränktes Denken. Darauf basiert dann auch der Einsatz von chemischen Düngern, die nichts anderes sind als Erdöl, das in Nitrate verwandelt wird. Dann kommen noch ein paar Minerale dazu und fertig ist die Ernte als Ware. Was macht das mit dem Boden? Er stirbt. Genau das passiert auf den riesigen Sojaplantagen in Brasilien, wo über Millionen von Hektar genetisch veränderte Sojapflanzen mit Pestiziden besprüht werden, die alles außer dem Soja töten. Wenn die Farmer dann nach der Ernte die organischen Reste der Ernte zum Kompostieren auf die Felder bringen, dann findet keine Zersetzung mehr statt. Denn alle Bodenbakterien sind längst verloren. Weg. Tot. Das ist die Normalität der weltweiten industriellen Landwirtschaft, die mit immer höherem Energieaufwand und chemischen Stoffen zwar kurzfristig vielleicht noch Erträge steigert, langfristig aber die noch verbliebene natürliche Fruchtbarkeit der Böden schwächt. Die dramatischen Eingriffe in die Gesundheit des planetaren Ökosystems entstehen längst durch übermäßige Düngung in der konventionellen Landwirtschaft, dessen Stickstoff die Gewässer belastet. Importfutter von weit weg führt zudem zu einer Viehhaltung, die nicht an die lokalen Bedürfnisse des Bodens gekoppelt ist, viel zu viel Gülle hervorbringt und den rasanten Schwund der Bodenvielfalt beschleunigt. Dabei vertrauen die Vertreter der industriellen Landwirtschaft blind darauf, dass die Agroindustrie schon einen Weg finden wird, den Verlust fruchtbaren Bodens zu kompensieren. Doch es sind die fortgesetzten Eingriffe der Menschen, die den Boden zum Verschwinden bringen. Abholzung und Überweidung, zu intensive Ackernutzung, industrielle Aktivitäten und die Anlage von Verkehrsflächen und Siedlungen, für die allein in Deutschland täglich eine Fläche von umgerechnet 150 Fußballfeldern meist fruchtbaren Bodens verschwindet. Rund 47% des landwirtschaftlich nutzbaren Landes weltweit sind mittlerweile von der Erosion gefährdet. Fast die Hälfte. Kein Wunder, dass das Millennium Ecosystem Assessment der Vereinten Nationen die Verschlechterung des Bodens zu den größten ökologischen Herausforderungen zählt. Da scheint ein grundsätzlich falscher Denkansatz zu herrschen, sagt der amerikanische Vordenker einer bodenschonenden Landwirtschaft, Wes Jackson. I think that the underlying philosophical assumption of modern agriculture is that nature is to be subdued or ignored. Ich glaube, die dahinterliegende philosophische Annahme der modernen Landwirtschaft lautet, dass die Natur zu unterwerfen ist oder zumindest ignoriert werden darf. Historisch geht das zurück bis zu Francis Bacon, der um 1600 dem englischen König George in einem Brief wortwörtlich schrieb: Wir müssen die Natur auf die Folterbank spannen, um ihr ihre Geheimnisse zu entreißen. Ganz so, wie wir es erfolgreich mit den Hexen machen, um die Wahrheit herauszubekommen. Diese gewalttätige Einstellung ist eine der Grundideen der westlichen Zivilisation. Wenn die Zukunft der Böden durch solche Grundannahmen derart gefährdet ist, lohnt es sich, zu den geschichtlichen Wurzeln landwirtschaftlicher Praxis zurückzukehren. Denn die Erosion selbst ist ja keine neue Erscheinung. Nur ihr Ausmaß und Umfang hat mittlerweile Dimensionen einer absehbaren ökologischen Katastrophe angenommen. Steht doch die Welt vor einer Situation, in der immer mehr Menschen auf immer weniger Fläche, zunehmend zerstörter Böden, ihre Nahrungsmittel anbauen müssen und die industriellen Methoden der Ertragssteigerung schon an ihre Grenzen gestoßen sind. Schon Platon und Aristoteles machten sich im alten Griechenland Sorgen wegen der Erosion. Erdrutsche infolge von Landwirtschaft in Hanglagen und weggespültem Ackerboden ließen einen Diana-Tempel der Antike 10 Meter in der Erde versinken. Und die alten Meereshäfen von Mesopotamien liegen heute ca. 150 Kilometer im Landesinneren. In den noch älteren Jäger- und Sammlerkulturen waren solche Phänomene nicht aufgetaucht, sagt der Geologe David Montgomery. Dementsprechend wären die landwirtschaftlichen Methoden des siedelnden Menschen das eigentliche Problem. The biggest one was the invention of the plow. The transition that allowed one farmer to feed many people. Die für die Erosion bedeutendste Erfindung war sicherlich der Pflug. Und daraus folgend die Entwicklung früher landwirtschaftlicher Methoden. Bis heute gilt das Pflügen als wichtigste Methode der Landwirtschaft. Und das hat, wie alles, eine gute und eine schlechte Seite. Positiv ist zu vermerken, dass es natürlich die Produktion von Nahrungsmitteln erhöhte. Negativ ist, dass mit dem Pflug eben auch die Erosion begann. Sehr langsam zunächst. Aber das Tempo nahm mit der Zeit zu, sodass nach 500 oder 1000 Jahren Landwirtschaft der Boden oftmals weg war. Und das war Gesellschaft für Gesellschaft, Region nach Region so. Nicht überall, aber schon über riesige Gebiete hinweg. And you see this story in society after society, in region after region around the world. Not every place, but most places. Historiker wissen heute, dass mit der Erosion des Oberbodens auch die Erosion einer Zivilisation beginnt. Die meisten Kulturen überdauern 30 bis 70 Generationen oder 800 bis 2000 Jahre, bis ihre Böden erschöpft sind. Zwar reagierten die Bauern auf solche bedrohlichen Entwicklungen und führten regional Fruchtfolgen, Bodenpflege, organische Düngung und Heckenanbau ein, doch es dauerte bis ins 17. und 18. Jahrhundert, bis sich dieses Wissen global durchgesetzt hatte. Schon 100 Jahre später begann mit der Erfindung von chemischem Dünger die industrielle Landwirtschaft und brachte Unmengen von Nitraten, Phosphor, Potassium und Calcium auf den Feldern aus. Die missverständlich grüne Revolution genannte Intensivierung industrieller Landwirtschaft seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts stellte dann endgültig Ernteprofit vor Bodenpflege. Sie führte zur heutigen bedrohlichen Situation, wo weltweit rund die Hälfte des Humus erodiert ist und noch bestehende fruchtbare Böden beschädigt sind, während die Nachfrage nach Lebensmitteln kontinuierlich wächst. Natürlich gibt es dafür Lösungen. Doch in der Regel gehen sie nicht einher mit der großflächigen industriellen Landwirtschaft, die auf riesige Monokulturen mit Überdüngung, chemischer Zerstörung der Bodenorganismen, schweren Maschinen, lang offenliegender Krume und harter Profitorientierung arbeitet. Was der fruchtbaren Erde dient und die Zerstörung minimiert, sind die alten Weisheiten um die Bodenpflege, die jeder alte Bauer kennt, die heute aber oft ignoriert werden. Denn die Kasse muss stimmen, um Pachten, Raten für die Landmaschinen, immer teureren fossilen Dünger oder kostspieliges Turbosaatgut bezahlen zu können. Anders verhält sich da der ökologische Landbau, der bislang zwar gerade mal 1% der globalen Flächen bewirtschaftet, aber langfristig als einzige Zukunftsoption gilt, um eine Zerstörung der Böden und eine daraus entstehende globale Hungersnot zu verhindern. Erst kürzlich hat die UN-Organisation für Landwirtschaft und Ernährung, FAO, eine wissenschaftliche Studie herausgebracht, die belegt, dass nicht die Gentechnik, sondern langfristig nur der Ökolandbau die Erosion stoppen und die Weltbevölkerung ernähren kann, betont der Geologe David Montgomery. There's no other way, I think, to do it and actually sustain feeding very large numbers of people. Es gibt keinen anderen Weg, um nachhaltig eine große Zahl von Menschen in einer Welt ohne fossile Rohstoffe zu ernähren. Das gilt leider immer noch als radikal alternative, unrealistische Idee. Aber man muss sich klar machen, dass die produktivsten Höfe des Planeten immer noch die kleinen Farmen ohne Technik und Chemie sind. Die Herausforderung liegt darin, Ökolandbau im großen Maßstab zu machen. Aber wie das geht, lässt sich herausfinden. Wir müssen die heutige alternative Landwirtschaft zur künftigen konventionellen Landwirtschaft machen. Das muss jetzt geschehen, denn der Wandel wird lange dauern, Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte. Aber es ist die Frage, ob wir noch so viel Zeit haben. Um den stärksten Erosionsfaktor, das Aufreißen der Böden durch den Pflug, zu umgehen, werden heute immer größere landwirtschaftliche Flächen nach der Methode der Direktsaat bearbeitet, bei der Landmaschinen nur schmale Schlitze in den Boden schneiden, um die Saat einzubringen. Gleich wieder verschlossene Böden können nicht wegwehen, egal welcher Sturm über sie zieht. 100 Millionen Hektar werden weltweit inzwischen so bewirtschaftet. Weil Not erfinderisch macht, sind auch noch ganz andere Ansätze im Gespräch. Der Landwirtschaftspionier und alternative Nobelpreisträger Wes Jackson aus dem amerikanischen Bundesstaat Kansas beobachtete in den heimischen Prärien, wie wilde Getreidesorten Jahr für Jahr neu ausschlugen, ohne dass jemals ein Farmer Hand angelegt hätte. Seine Idee war revolutionär. Er arbeitet seit Jahrzehnten daran, Wildpflanzen und Kulturpflanzen so zu kombinieren, dass Pflanzen jedes Jahr neue Frucht geben, ohne untergepflügt zu werden. Ganz wie ein Apfelbaum, den man ja auch nicht fällt, um an die Frucht zu kommen. What we see that nature features is perennials in a polyculture or a mixture. Was die Natur uns vormacht, sind immer wieder neu früchtetragende Pflanzen in einer vielfältigen Mischkultur. Was wir Menschen hingegen anbauen, sind jährliche Pflanzen in Monokulturen. Wenn wir aber der Natur abschauen könnten, wie sie in natürlichen Ökosystemen über Jahrmillionen ohne Hilfe enorm produktiv war, dann könnten wir eine wirklich nachhaltige Landwirtschaft errichten. Im Moment arbeiten wir noch daran, die Hauptgetreidesorten entsprechend umzuzüchten. Und wir haben bereits jährlich pflückbaren Weizen, Roggen und Sorghum, ebenfalls eine Getreideart. Vielleicht dauert es noch einmal 25 Jahre, bis das Saatgut wirklich im großen Stil nutzbar wird. Aber in 30 Jahren wird es soweit sein. Und dann kann alles sehr schnell gehen. Eine große Vision, die tatsächlich alles auf den Kopf stellen würde, was Menschen seit über 10.000 Jahren praktiziert haben. Doch die Ideen müssen radikal sein, um die schleichende Katastrophe abzuwenden, die auf die Menschheit zukommt. Denn die wachsende Erosion und der stete Verlust von Böden zusammen mit dem rapiden Anstieg der Weltbevölkerung könnte in ein sehr dunkles Szenario von Krieg um Land und Nahrung, Massensterben und unvorstellbarer Not führen. Noch stehen alle Zeichen auf Sturm. Die Politik reagiert halbherzig und verhindert wirksame Gegenmaßnahmen, die die Erosion stoppen könnten. Weltweit kauften große Konzerne, Banken und Versicherungen in den letzten Jahren mindestens 250 Millionen Hektar auf, um mit intensiver Landwirtschaft die letzten reichen Böden zu versilbern. Dieses Verhalten gleicht einem Spieler, der im Casino eines sinkenden Schiffes schnell noch seinen Gewinn vervielfachen will. Doch wächst auch das Bewusstsein, dass es einen tiefen kulturellen Wertewandel im Umgang mit dem Boden braucht, wenn die moderne Welt langfristig überleben soll. Sonst könnte die Massenkarambolage im Staubsturm auf der A19 bei Rostock nur ein Vorgeschmack gewesen sein. Denn wer die Erde, aus der wir letztlich gemacht sind, nicht als Wunder sieht und entsprechend behandelt, der fährt die gesamte Zivilisation an die Wand.